Zweites Kapitel. Wie in aller Welt, fragen Sie, war es möglich, dass Ihr Onkel Tobi, der ein Offizier war und den Sie uns gar nicht als einen Narren beschrieben haben, doch zu gleicher Zeit ein solcher verworrener Grützkopf und Dummbart von Kerl sein konnte? Das ist Ihre Sache, Herr Kritikus, hätte ich antworten können. Aber ich mag nicht, es ist nicht die Sprache eines Mannes von Lebensart und schickt sich bloß für einen Mann, der keine genaue Rechenschaft von Sachen zu geben weiß oder nicht tief genug in die Ursachen der menschlichen Unwissenheit eindringen kann. Überdem ist eine Renommistenantwort und deswegen verwerfe ich sie. Ich sage also, mein Herr, lassen Sie wohl jemals ein Buch, welches heißt Locks Versuch über den menschlichen Verstand, nicht zu schnell geantwortet, ich bitte, denn manche, ich weiß es, führen das Buch an, ohne es gelesen zu haben, und manche haben es gelesen und nicht verstanden. Nicht so hastig, also es ist ein Buch, Herr, von dem, was in der Seele des Menschen vorgeht. Und wenn Sie nur das, weiter nichts, nur das von dem Buche sagen, so versichere ich Sie, werden Sie in einer Gesellschaft von Metaphysikern keine verächtliche Figur machen, denn Ihnen schwant, wie simpel es um unsere Natur bestellt ist. Stumpfe Organe, wertester Herr, zum Ersten. Zum Zweiten flache und leichte Eindrücke von den Gegenständen, wenn besagte Organe nicht stumpf sind. Und drittens ein Gedächtnis, das einem Siebe gleicht und nichts von dem halten kann, was hineingetan wird. Wenn du, wackerer Kritikus, recht betrachtest, wirst du dich über Onkel Tobis Verlegenheit nicht wundern. Dir entfällt eine Zehre des Mitleids auf seine Böschung und Grabenböschung, auf sein Glacis und seinen gedeckten Gang von Namur, denn Ideen waren's nicht beim Himmel. Worte setzten sein Leben in Gefahr.